Die Frauen kommen wild herausgelaufen. Chrysotim ist unter ihnen. Wie besinnungslos laufen sie gegen die Hoftür. Dort machen sie plötzlich Halt, wenden sich. Chrysotim ist: Elektra, Schwester, komm mit uns. So komm mit uns, es ist der Bruder drin im Haus. Es ist Orest, der es getan hat. Stimmengewirr, Getümmel von draußen. Komm, er steht im Vorsaal, alle sind um ihn. Sie küssen seine Füße, alle, die Ägist im Herzen hassten, haben sich geworfen auf die anderen. Überall, in allen Höfen liegen Tote. Alle, die leben, sind mit Blut bespritzt und haben Selbstwunden. Und doch strahlen alle. Alle umarmen sich. Draußen wachsender Lärm, die Frauen sind hinausgelaufen, Chrysotim ist allein. Von draußen fällt Licht herein. Sie jauchzen. 1000 Fackeln sind angezündet. Hörst du nicht? So hörst du denn nicht? Elektra auf der Schwelle kauernd. Ob ich nicht höre? Ob ich die Musik nicht höre? Sie kommt doch aus mir heraus. Die Tausende, die Fackeln tragen und deren Tritte, deren uferlose Myriadentritte überall die Erde dumpf dröhnen machen, alle warten sie auf mich. Ich weiß doch, dass sie alle warten, weil ich den Reigen führen muss. Und ich kann nicht. Der Ozean, der ungeheure, der 20-fache Ozean, begräbt mir jedes Glied mit seiner Wucht. Ich kann mich nicht heben. Chrysotim ist fast schreiend vor Erregung. Hörst du denn nicht? Sie tragen ihn auf ihren Händen. Elektra springt auf vor sich hin, ohne Chrysotim zu achten. Wir sind bei den Göttern, wir Vollbringenden. Sie fahren dahin, wie die Schärfe des Schwerts durch uns, die Götter. Aber ihre Herrlichkeit ist nicht zu viel für uns. Chrysotim, allen sind die Gesichter verwandelt, allen schimmern die Augen und die alten Wangen vor Tränen. Alle weinen, hörst du's nicht? Elektra, ich habe Finsternis gesät und Ernte, Lust über Lust. Ich war ein schwarzer Leichnam unter Lebenden und diese Stunde bin ich das Feuer des Lebens. Und meine Flamme verbrennt die Finsternis der Welt. Chrysotim, gut sind die Götter, gut. Es fängt ein Leben für dich und mich und alle Menschen an. Elektra, mein Gesicht muss weißer sein als das weißglühende Gesicht des Monds. Wenn einer auf mich sieht, muss er den Tod empfangen oder muss vergehen vor Lust. Seht ihr denn mein Gesicht? Seht ihr das Licht, das von mir ausgeht? Chrysotim, die überschwänglich guten Götter sind's, die das gegeben haben. Wer hat uns je geliebt? Nun ist der Bruder da und Liebe fließt über uns wie Öl und Mirren. Liebe ist alles. Wer kann leben ohne Liebe? Elektra, Liebe tötet, aber keiner fährt dahin und hat die Liebe nicht gekannt. Chrysotim, Elektra, ich muss bei meinem Bruder stehen. Chrysotim läuft hinaus. Elektra schreitet von der Schwelle herunter. Sie hat den Kopf zurückgeworfen wie eine Mänade. Sie reckt die Arme aus. Es ist ein namenloser Tanz, in welchem sie nach vorwärts schreitet. Chrysotim erscheint wieder an der Tür, hinter ihr Fackeln, Gedräng, Gesichter von Männern und Frauen. Elektra! Elektra bleibt stehen, sieht starr auf sie hin. Schweig und tanze. Alle müssen herbei. Hier schließt euch an. Ich trag die Last des Glückes und ich tanze vor euch her. Wer glücklich ist wie wir, dem ziemt nur eins, schweigen und tanzen. Sie tut noch einige Schritte des angespanntesten Triumphes und stürzt zusammen. Chrysotim zu ihr, Elektra liegt starr. Chrysotim läuft an die Tür des Hauses, schlägt daran. Orest, Stille. Vorhang.